Nukugiri Biki. Mittlerweile schon um 8. Zumindest bei Radio Blau. Und der Sendung Nukugiri Biki. Rendezvous, ich hab ein Rendezvous mit dir. Rendezvous, ein kleines Rendezvous. Rendezvous, ich hab ein Rendezvous mit dir. Bei mir, mit dir. Ja, wir haben ein Rendezvous mit alten Tape- und Vinylaufnahmen, vornehmlich 7-Inch. Vorgänger zur neuen deutschen Welle. Ja, nur das Gute rausgesucht, nicht den ganzen Kommerz. Also viel Spaß erstmal. Ich hab ein Rendezvous. Rendezvous, ein kleines Rendezvous mit dir. Rendezvous, ich hab ein Rendezvous. Rendezvous. Es ist wieder Samstagnacht. Neon. Hallo? Bist du da? Hornissen mit Zeittunnel auf New Deutsch drauf, kompiliert von DJ Hell auf Gigolo Records. Das Lied für die Freunde. für das Glück. Thank you. eine Geschichte, eine Geschichte, eine Geschichte, eine Geschichte. action, really, really, really, it's not the best. Action, action, extra hard. In my attention, really, really, really, it's not the best. Action, action, extra hard. In my attention, really, really, really, it's not the best. Action, action, extra hard. Der künstliche Dilettant mit Achterbahn von der Sack 9 LP. Nicht ganz aus den 80ern, 2003 Invasion Planet Release. Ja, Tobi Margot verweist da wahrscheinlich auf nachfolgenden Musikant. Der Musikant. Rolf Schorbert auch als der künftige Musikant, der lustige Musikant, der ewige Musikant und als Band mit dem Namen Das Name. Ja, und da gab es jetzt eine Werkschau auf Vinyl on Demand. Vielen Dank dafür, der Musikant, mit seinen ganzen Kassetten-Releasen. Und später noch als heute als Band. Aber der Musikant ist ein bisschen besser, finde ich. Hier, das war noch das große Haha. Thank you. Menschen, doch sie bleiben kalt. Er wirft sich auf sie und wirkt so fest er kann. Und sie wird kalt. Er setzt sich auf und fängt plötzlich zu weinen an. Denn sie bleibt kalt. Thank you. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Vögeln wird gequatscht. Tony Curtis, Roger Moore, der Körper ist effektiv gespannt, das durch dick und dünn geht. Wollen wir doch mal sehen, was wir hier vielleicht finden. Wenn Sie mir den Radetzky-Marsch auf der Flöte blasen, ich bleibe keine Minute länger. Ich sagte zu mir in meine Wohnung. Warum nicht? Aber ich zahle morgen. Kommen Sie. Das ist deine Jacke! Bitte, was hab ich dir gesagt? Wir brauchen noch einen dritten Mann. Wer macht mit? Entschuldigung, ich hab mal eine Frage. Es freut mich natürlich, dass Sie mit mir kommen. Einfach, weil es mir gefallen. Irgendwie hat es bei mir gleich gefunkt. Andererseits, was für einen Eindruck habe ich denn auf Sie gemacht, dass Sie gleich Ja gesagt haben, dann? dein Blick, dein Mund. Dein Mund? Dein süßer roter Mund. Dein Mund. Jetzt macht Spaß. Zieht eine Linie von links nach rechts und dann wieder schräg hinunter. Von dort an geht man wieder rechts, das Z ist gemacht. Der nächste Buchstabe ist ein I, der geht von hoch nach tief. Es ist wichtig, immer geradeaus und nicht zu weit zu fahren. Das T ist nun als nächster dran und gerade jetzt wird's schwierig. Ein halber Kreis wird da gemacht, pass auf und rutsch nicht aus. Noch einen und du hast geschafft, das K wird jetzt erscheinen. Man malt ein Kalk mit einem I, aber nicht die rechte Seite. Das nächste Wort ist nicht so schwer, es sieht dem ersten ähnlich. Das Z zuerst auf dem Papier, das kennst du schon, ha, weiß ich doch. Jetzt ein neuer, das A besteht aus einem Dreieck. Die Unterseite schneidet man weg und klebt es etwas höher. Der dritte Buchstabe ist das C, mal sehen, ob du ihn nochmal schaffst. Langsam ist dir die Parole, pass auf und rutsch nicht aus. Der allerletzte kennst du auch, das gute alte K. Der linke, die muss gerade stehen, denn sonst fällt er um. Bum, bum. Zwei Worte hat man, zick zack, lustig was, man sprüht sie auf die Mauern dran und holt sie nicht mehr weg. Pass auf, renn fort, die Polizei, die mag zick zack nicht gerne. Am liebsten würden sie sie stehlen und nicht mehr wiedergeben. Darum bewahrt die Worte gut und lasse nicht aus den Augen. Bevor du es weißt, als sind sie futsch, dann hast du nichts mehr, schade. Also einen guten Rat, verschließ sie, wenn du schlafen gehst. Lieb die Worte wie dich selbst, behalt sie bis in Ewigkeit. Thank you. Minimal Synth aus der Zeit der 80er. Deutsche Amore. Nur nach 15 mit 1000 gelbe Tennisbälle. Und davor ein kleiner Blick Richtung Niederlande mit The Actor. Zick, zack. Sonntag auf dem Tennisplatz sitze ich hier mit meinem Schatz. Sehe, wie die Spieler schwitzen und den Ball abwischen. Ja, 1000 kleine Titel auch sortiert auf nokogiri.wiki.tumblr.com. Eine Songliste sozusagen. Hier geht's weiter. Tausend gelbe Tennisbälle schlagen sie von ihrer Kelle. Listen. Triumph ist jetzt da. Der Triumph des Banalen. Und jetzt geht's los. Thank you. haben Sie das Geld? In kleinen Scheinen, habe ich gesagt. Übergabe in 3 Stunden. Wir melden uns wieder. Und nochmal, lassen Sie die Bullen aus dem Spiel. Übergabe in 3 Stunden. Wir melden uns wieder. Und nochmal, lassen Sie die Bullen aus dem Spiel. Lassen Sie die Bullen aus dem Spiel. Lassen Sie die Bullen aus dem Spiel. Nur einmal möchte ich so reich sein wie ein Scheich. Einmal aus den Vollen schöpfen, wovon ist mir gleich. Morgens, wenn die anderen aufstehen, bleib ich liegen. Und mein Frühstück, das bringt man mir ans Bett. Sekt aus vollen Kelchen und Kaviar mit Löffeln. Und zu dir wäre ich ganz besonders nett. Einmal richtig schwimmen im Geld. Ich will nur einmal richtig schwimmen im Geld. Ich will leben wie ein König und so richtig schwimmen in dem vielen, vielen Geld. Immer Urlaub, von Mai bis zum April. Ich könnte immer haben, was ich will. Freizeit und Freiheit, im Sommer, das Meer. Jeder Sonnenaufgang, der wird zum Idyll. Einmal richtig schwimmen im Geld. Nur einmal richtig schwimmen im Geld. Ich will leben wie ein König und so richtig schwimmen in dem vielen, vielen Geld. Im Urlaub will ich mir eine Hütte bauen, als Schutz vor dem grellen Sonnenlicht. Leben und leben und tun, was ich will, nur ertrinken in dem Geld, das würde ich nicht. Richtig schwimmen im Geld, nicht ertrinken dabei. Richtig schwimmen im Geld, nicht ertrinken dabei. Richtig schwimmen im Geld, nicht ertrinken dabei. Richtig schwimmen im Geld, nicht ertrinken dabei. Nur einmal richtig schwimmen im Geld, nicht ertrinken dabei, richtig schwimmen im Geld, nicht ertrinken dabei, richtig schwimmen im Geld, nicht ertrinken dabei, richtig schwimmen im Geld, richtig schwimmen im Geld, richtig schwimmen im Geld, richtig schwimmen im Geld, nicht ertrinken dabei, richtig schwimmen im Geld, nicht ertrinken dabei, richtig schwimmen im Geld, nicht ertrinken dabei. Richtig schwimmen im Geld, nicht ertrinken dabei, richtig schwimmen im Geld, nicht ertrinken dabei, richtig schwimmen im Geld. Me. kommt so fürchterlich.

Il Interland. A Reeperbahn. A Weineschnitzel. Panzerfaust. Volkswagen. Sturzkopfbomber. Oktoberfest. Der Sturzkopfbomber. Il Führer. Der Sturzkopfbomber. Innenwelt. Endsieg. Der Sturzkampfbomber. Und Leitmotiv. Ich sage guten Tag, was für ein Wetter ist. spazieren fahren. Ich kann das Haus von Weitem sehen. Ich sage guten Tag, was für ein Wetter in der Stadt. Ich schaue mir Fernsehen an, der Held kam auch mal davon. Ich höre Radio, ich spreche mit dir am Telefon. Mag Sex und ich will Sex. dich. Ich will dich. Ich mag dich. Und ich will dich. Ich will Liebe. Ich will Liebe. Brauch Liebe. Ich brauch Liebe. Ich will Sex. Ich will Sex. Ich mag Sex. Und ich will Sex. Ich will dich. Ich will dich. Ich lieb dich. Und ich will dich. Das war NDW aus der Schweiz, Frische Farbe, Danny Amsler und Gunti Gauci, am Anfang noch mit Dieter Meier von Yellow, die Stärke im Minimum auf Gold Records. Sometimes you feel so lonely. Sometimes you feel so sad. So let me know what's going on with you. Wirkliche Rauchschwaden tauchen auf, drittiger Nebel. singst und hechelst? Die Luft wird knapp. Boom. Die Luft wird knapp. Boom. Sonne erhält unsere Welt täglich mit goldenen Strahlen. Schnell bringen wir sie aus Papier. Spaß macht es uns, sie zu malen. Mir wird schwarz vor Augen. Mir wird die Kehle zugeschnürt. Du fällst aufs Gesicht, du liegst und zuckst. Die Luft ist weg. Die Luft wird knapp. Oh. Die Luft wird knapp. Sinnloser Kuh. vorbei. Ich bin frei. Ihr seid frei? Zumindest für heute Nacht. In 28 Tagen die nächste Nokugiribiki-Sendung. Dank am Sasa im Hintergrund und den ganzen Kassettentätern aus den 80ern. Danke auch an die Labels, die jetzt die Sachen vielleicht noch auf Platte rausbringen, die ganzen verrückten Kassetten. Oder schon gemacht haben, wie Kernkraft und Spielefeld. Und WSDP, das heißt so viel wie, was soll das? Ja, und Vinyl on Demand und so on. Eine kleine Einkaufsliste könnt ihr schreiben, indem ihr die Seite nokugiribiki.tumblr.com besucht. Dort gibt es eine Liste der gespielten Titel. Ja, versucht euer Glück. Bis bald, ahoi! Entscheidenden Fehler, etwas Entscheidendes fehlt, nämlich sie saß nicht neben mir. Um die Wahrheit zu sagen, hat sie nie neben mir gesessen. Nur ein Traum. Was bleibt, ist die Autobahn. Nur ein Traum. Der alte VW. Und nur ein Traum. Ich allein, die Hand an der Knüppelschaltung.